Peter Wanderer, willkommen zur 43. Episode des Greif und Klau Podcast. Der einzige Podcast, auf den noch Grind stolz wäre. Heute mit Christophorus und mit Greif und Klaue. Jawohl, da wir letztes Mal nicht mehr geschafft haben, oder wir hätten es auch noch geschafft, aber jedenfalls wollten wir noch über Smaragdspitze sprechen, genau. Dem neuen, ja, ist ja keine Abenteuerfahrt, aber den neuen dicken Abenteuer aus dem Hause Ulysses. Also eigentlich aus dem Hause Paizo, Emerald Spire auf Englisch, die Smaragdspitze auf Deutsch. Genau. Der Hintergrund ist, dass es 5 Jahre Pathfinder auf Deutsch gibt, um das zu zelebrieren. Wurde halt dieser Band ausgewählt und übersetzt, nur als Limited zu haben. Mhm. Sieht natürlich nett aus. Ja, durchaus. Gab es, glaube ich, im Original auch als normale Ausgabe und als Limited. Ich habe davon überhaupt nichts mitgekriegt und stand dann in Wolfsburg beim Rollenspielhändler, eine Tätigkeit, die auch zum Karneval aufs Auge passen würde, weil da gibt es auch ordentlich aufs Auge, ordentlich visuelle Eindrücke nämlich. Genau. Jedenfalls stand ich da so, blätterte so durch, so Smaragdspitze, was ist denn das für ein neuer bescheuerter DSA-Titel? Warum steht der neben den Pathfinder-Sachen? Oh, das ist ja Pathfinder, wieso kenne ich das nicht? Was ist das? So, es ist Schwarzleder. Ich weiß nicht, was es ist. Ich muss das jetzt aber wissen. So. Geld, Geld, Geld. Ja, also, ja, das finde ich total gut, wenn man halt auch heutzutage noch manchmal überrascht wird. Ja. Ich meine, besser hätte ich es wahrscheinlich, oder von der Vermarktung her wäre es wahrscheinlich jetzt klügere gewesen, wenn das etwas breiter gestreut werden würde, die Information. Ja. Aber immerhin ist es dir optisch mal aufgefallen. Ja. Hat das Thema ja im letzten Podcast. Richtig. Ja, ich habe, glaube ich, auch speziell nach Pathfinder Hardcover geguckt, weil ich das Rise of the Runelords Hardcover kaufen wollte, weil wir das ursprünglich spielen wollten. Genau, da unsere Rise of the Runelords Runde aber jetzt doch noch spielt und der Spieler das wenig gern hat, wenn ein anderer das gleichzeitig leitet, habe ich nochmal meine Gruppe gefragt, ob sie nicht doch Interesse ans Marktspiel hat, was ich denn erst später entdeckt habe. Ja, genau, wir wollen ja auch noch eingehen aufs Thema aufs Auge. Also den aktuellen Rollenspiel Karneval. Jetzt haben wir schon so viele Episoden über Karneval gemacht und auch über diesen Karneval, dass ich jetzt nicht nochmal erkläre, was ein Karneval ist. Genau, es geht aber um aufs Auge und zu Smaragdspitze gibt es halt viel Zusatzmaterial. Ich wollte mal vorstellen, was ich so an Zusatzmaterial benutze dafür. Mhm. Und genau, du spielst es interessanterweise auch. Ihr habt auch damit angefangen, beziehungsweise du bist mittendrin eingestiegen. Genau. Genau, da kommen wir dann auch noch gleich zu. Ja, also aufs Auge ist natürlich so eine Limited auch schon mal ein schönes Thema. Weil, gut, das Cover selber ist nämlich relativ bunt, aber der nicht Limited, die es ja auf Deutsch nicht gibt. Aber so ein schwarzes, ja, so Kunstleder, denke ich mal. Ne, mit so einem, ich glaube nicht, dass es echtes Leder ist. Nein, es ist Kunstleder, ja. Und dann dieser, das ist halt nicht Gold oder Silber, sondern dieses grünen Glanz. Smaragdgrüner. Ja, Smaragdgrün, genau. Das ist auch alles toll gelungen. Fiel optisch sofort auf. Dachte, das kann doch nicht DSA sein. Da muss was Gutes drin sein. Ja, da drin versteckt sich dann auch ein hervorragender, ja, es ist ein Mega-Dungeon. Auch das ist ja schon wieder eine Besonderheit. Weil, wie viele Mega-Dungeon gibt es auf Deutsch? Eigentlich nur 3 Stück. Nämlich Waterdeep, Tiefwasser, die Box. Nicht Tiefwasser, sondern Unterberg. So. Natürlich, das war die Box. Aber immerhin gab es Immerhin gab es schon 2, ja. Ja. Ja, nee, also jedenfalls Unterberg meine ich, genau. Und ich war total glücklich darüber. Ich habe irgendwann mal den Inhalt dieser Box gekauft von jemandem, der das relativ günstig verkauft hatte, weil er die Unbox nicht immer sagt. Und dann habe ich jemanden kennengelernt, der Sachen, die im Boxen sind, rausgenommen hat, um Platz zu sparen. Und diese Boxen zur Figur mit auf Bewahrung und anderen Sachen genommen hat, der mir die gegeben hat. Und seitdem habe ich eine vollständige Box. Oh. No. Ein Hochgefühl. Ja, ich hatte auch total Bock, mal einen Mega-Dungeon zu leiten, aber dieser Mega-Dungeon, er gefiel mir nicht. Mag sein, dass es anderen gefällt, aber du hast halt über weite Strecken unbeschriebene Räume und ganze, klar könnte ich mir jetzt was ausdenken, aber ich besorge mir nicht einen Mega-Dungeon, um mir dann komplett selber was auszudenken. Vor dem Problem stand ich ja auch einmal. Ja. Ja? Naja, bei Dungeon Slayers als Ach, den Mega-Dungeon. Ja, das ist quasi, ach stimmt, das wäre noch ein dritter Mega-Dungeon, den es auf Deutsch gibt, tatsächlich. Aber nur in Teilen. Ja, gut. Ja, kommen wir zum zweiten Mega-Dungeon, um jetzt das nicht zu lange zu machen. Der zweite Mega-Dungeon ist natürlich ein Mega-Mini-Dungeon, nämlich Moritz und die nicht die Minen von Krimlak, sondern sein zweiter Band. War das die Minen von Krimlak? Nee, das war das Kobold-Abenteuer. Und dann, genau, das zweite, sein zweites Abenteuer in der Dreiteil-Trilogie, Katakomben des Nekromanten. Genau. Die sind eigentlich sehr cool, haben 9 Ebenen, haben alle Eigenschaften, also typische Eigenschaften von Mega-Dungeons. Und ist aber halt alles sehr klein gehalten, weil es ja auch nicht so ein großer Band ist. Aber ja, das ist schon sehr cool gelungen, sollte man mal gelesen haben. Und dann gibt es noch, genau, das, was du von dir erwähnte. Grimmstein. Grimmstein, ganz genau. Das hast du mal für mich geleitet, das hat total Spaß gemacht. Und das ist ja auch von Zero und man hatte überhaupt nichts. Und ja, man hatte schon, ich weiß nicht, ob ich den Stuhl auseinandergenommen habe, um 4 Knüppel zu haben. Total gut, aber das bringt bei Dungeon Slayers extrem viel, weil du hast waffenlos -5. Mhm. Mit Knüppel immerhin, ich weiß nicht, ob es -1 war oder +0. Das ist schon mal auf jeden Fall eine Steigerung von 25%. Ja, das hat richtig Spaß gemacht. Weil man sich da auch wirklich alles erkämpfen musste. Das stimmt. Ja, und dann ist man an 4 epischen Golems vorbei. Etwas, was wahrscheinlich noch nicht mal auf Stufe 20 klappen würde, wenn man sich da durchkämpft. und dann steht nicht, was hinter dieser Scheißtür ist. Das ist echt schade, dass dieser Dungeon nicht fortgeführt wurde. Ja, beziehungsweise ich glaube, an dieser Tür, da war ja das Konkrete so, weil ich gedacht habe, da kommt keiner durch. Das kann sein, ja. Aber, ja gut, es kann halt doch, man muss ja nicht immer kämpfen durch, man kann das ja auch mit... Naja, diese Eventualität kann ja trotzdem eintreten. Richtig. Gut, aber es ging den auch weiter und leider auch nicht weiter, aber trotzdem tolle Ansätze. Also allein den Ansatz, halt immer eine Ebene oder eine kleine Ebene auf eine Seite zu packen und das nach und nach zu erweitern, genau, auf, das ist eine gute Sache. Ja, Falkenrund ist auch noch so eine Art Mini-Mega-Dungeons über 3 normale und 2 Mini-Module beschrieben. Ja. Aber, nee, 2 Module und 2 Mini-Module. Aber gut. Ja, kommen wir zur Smart-Spitze. Das Ganze ist ja entstanden aus dem Pathfinder Online-Ding. War, glaube ich, eines der Kickstart-Ziele. Und dann haben sie sich halt die ganzen Paizo-Größen plus einige Rollenspiel-Szene-Größen jeweils eine Ebene davon geschrieben. Das hat Vorteile und Nachteile. Eins, was ich zugleich als Vorteil und als Nachteil empfinde, dass die natürlich alle relativ unabhängig voneinander entstanden sind und damit natürlich nicht zwingend so ein einheitliches Thema haben, mhm, oder auch ebenenübergreifende Sachen. Beziehungsweise die gibt es schon, aber halt nicht so stark wie in manchen anderen Mega-Dungeons. Na, da hast du was, was ich hier... Dwemer Mountain war das, mit, wo du allein schon 13, 14 Epochen, die dieser Dungeon bewohnt wird von völlig anderen Kulturen und der, die den Dungeon halt mit und umgestaltet haben, mhm, wo du dann nach und nach dich in diese Geschichte einfügen kannst oder ein was herauskriegen kannst. Das hast du hier natürlich nicht, aber das hat natürlich trotzdem auch seinen Vorteil. Also man kann sich halt gut darauf vorbereiten, man hat relativ übersichtliche Level, also zum Vorbereiten ist halt angenehm und es gibt viel Zusatzmaterial, mit dem man arbeiten kann. Genau. Ja. Ja, und darauf wollen wir ja auch nochmal eingehen. Also, neben dem schicken Buch für knapp, ich glaube, 50 Euro hat es gekostet. Genau, gibt es halt keine 200 Seiten dick. Gott sei Dank 160. Genau, da hinten noch ein Mini-Monster-Kompendium. Und ansonsten ist da halt, sind alle Ebenen beschrieben. Ich frage hier mal nicht, wie viele. Jede Ebene passt auf eine Battlemap. Also auf die Standard Paizo Flipmap, um genau zu sein. Genau, davor haben wir noch ein bisschen über die Geschichte der Smaragdspitze, ein bisschen über die Unvermeidbarkeitsfeste. Das ist quasi ein ummauertes Dorf in der Nähe. Wir haben noch eine Übersicht über alle Questen, die man erlangen kann. Ein bisschen Geschichte und... ja, es gibt noch ein paar Besonderheiten in der Feste, die ich weil du es gerade spielst, hier nicht erläutern möchte. Bitte, ja. Und ja, wir haben noch eine Übersicht über mögliche Abenteueraufhänger. Genau, was mir sehr gut gefallen hat, sie haben sich ja ein paar Quests überlegt, die man halt damit verbinden kann, die man nach und nach machen kann oder auch parallel machen kann. Aber ich dachte, ich versuche die noch mehr zu individualisieren. Mhm. Und ja, habe mal geguckt, was machen denn so meine Essays. Und habe aus den Questen, habe die halt in persönliche Questen umgebaut. Seid ihr denn schon auf eine Queste gestoßen? Ja, sind wir. Also ich bin ja relativ spät jetzt eingestiegen. Also ja. Relativ spät eingestiegen. Und habe als Hintergrund eine Queste. Ah, okay. Ja, mir darfst du sagen, welche. Ich kenne das. Also. Hat irgendwas mit diesem Smaragdstein zu tun. Ja. Und diesen Smaragdstein soll ich irgendwo hinbringen. Okay. Genau, und ihr seid gerade in der... Unterwasserebene. Genau. Ja. So eine Elementarebene. Genau, und die ist halt, hat sich komplett überflutet. Genau. Oder teilweise zumindest überflutet. Richtig. Und da sind wir gerade, ja. Und da bin ich auch eingestiegen auf der Ebene. Beziehungsweise mein Charakter wurde auf der Ebene davor gefangen genommen. Ja. Ich spiele da ja einen Halblingsbaden, natürlich. Ja. Der so schlecht gesungen. Also genau, wie drüber Dix, gefangen genommen. Nee, ich bin, mein Charakter ist dort der Adoptivsohn. Ja. Von, jetzt habe ich leider den Namen des Magiers vergessen, des ikonischen Magiers aus dem Rollenspiel. Von Esrin? Jawohl. Ach, das ist ja auch cool. Ja. Ja, weil ich habe den Wesenszug entsprechend genommen, adoptiert. Ja, okay. Und, aber adoptiert von Esrin gibt es noch nicht. Ja, da mal einen Grundstein legen hier. Ja, nee, das ist cool, finde ich gut. Ja, um da halt auch eine persönliche Ebene halt herzustellen. Mhm. Und, ja, dann wurden wir da entsprechend gefangen genommen, beziehungsweise ist bei uns, ich kann es ja vielleicht erwähnen, erstmal leider gestorben. Nein. Und zwar von unserer Gruppe. Sie hat den. Ja. Was? Jetzt weiß ich nicht, inwiefern ich das jetzt spoilern kann oder darf, notfalls schneide ich es halt raus. Vor der Smaragdspitze gibt es ja so diverse Portale, aus denen ja Monster immer wieder rauskommen. Ja, ja. Ja gut, das ist, ja. Genau. Und er konnte sich aus der Gefangenschaft befreien und hatte er Zuversiegen mit euch? Und wollte Verstärkung holen. Ja. Und die Gruppe, zu der ich ja noch gar nicht dazugehörte, ja, ist irgendwie aus der zweiten oder dritten Ebene wieder rausgeflohen. Mhm. Wollten noch was machen, weiß aber leider jetzt nicht was. Auf jeden Fall sind sie dann draußen, also die Portale, das war ja klar, dass da ewig da Monster rauskommen. Und da sind sie dann so an einem Portal vorbeigelaufen und haben gesehen, wie es sich geöffnet hat. Und die Fernkämpfercharaktere waren nur der Meinung, sie hauen einfach mal das ganze Arsenal, was sie da jetzt haben, an Armbrustbolzen und Pfeilen immer in das Portal rein und dann fiel erstmal ein Tod einfach raus. Ja. Oh Mann. Ja, interessant. Mhm. Okay. So viel dann dazu. Und hat auch interessante Setting-Implikationen. Ja, genau. Es ist halt einer der Aufhänger mit den Toren. Genau, dass es halt offenbar eine Macht gibt, die immer wieder... Es geht halt eigentlich darum, dass diese Stadt auf dem Weg zur Weltenwunde liegt. Ja. Und genau, da ziehen ja mal Kreuzfahrer vorbei. Und die Höllenritter haben sie jetzt gesagt, dass sie die Ordnung in diesem Ort aufrechterhalten. Da liegt in Flusskönigreichen, also einem quasi unverwalteten Gebiet. Spielt auch Königsmacher, mhm, in der anderen Ecke der Flusskönigreiche. Ja, und die Höllenritter halten jetzt diese Zitadelle und schaffen dort Recht und Ordnung auf Höllenritterart. Genau, der Name klingt jetzt so, als wäre das eine böse Organisation. Sie ist allerdings rechtschaffend neutral. Mit Hang zum Bösen, wie es so schön heißt. Wir haben also eine böse Fürstkommandantin, also von einer Gesinnung her böse. Und das ist eigentlich sehr interessant, weil sie ist dann durchaus verbündet mit den rechtschaffen neutralen Abadar, Kleriker-Tempel vor Ort. Ja. Einfach, weil sie halt Recht und Ordnung schafft. Aber das kann halt auch darin bestehen, dass halt Bettler von der Straße gezerrt werden und in den Schulturm gesperrt werden. Oder halt Läden, die was unterm Tisch verkaufen und Steuern nicht bezahlen, halt durchsucht werden oder beschlagnahmt werden etc. Oder halt auch Steuern rücksichtslos eingetrieben werden. Ja, also genau, ich habe mir da schon ein paar Vignetten ausgedacht, quasi für das Rollenspiel-Thema im nächsten Monat, was so die Höllenritter alles so machen, dass die Charaktere auch so ein bisschen von der Stimmung mitbekommen. Also nicht zu fies, aber auch nicht zu gut. Mhm. Ja, genau, insofern gab es dann auch schon bei mir eine Begegnung. Ich habe das so gemacht, wir wussten, wir wollen spielen. Wenn ich jetzt den ganzen Ort vorstelle, der besteht aus 40, 50 Gebäuden, wo die beschrieben sind, wo was passiert und so weiter. Das heißt, wenn die jetzt anfangen, den Ort zu erforschen, dann sind wir an zwei Spieltagen nicht durch. Wäre auch blöd. Deswegen habe ich gesagt, machen wir so. Ihr macht zwei Stadtbegegnungen und zieht erstmal los. Dann beim nächsten Mal könnt ihr wieder zwei Stadtbegegnungen machen und wieder losziehen. Genau, wenn ich hätte so vom Hintergrund muss, wir hätten so das Problem, dass ab und an können halt nicht alle. Und dann könnte man ja was Marktspiel, kann man es halt ein bisschen lockerer machen, dass man einer nicht mitkommt und so weiter. Und wenn, das heißt, der Default-Fall ist sozusagen, wenn sie, wenn die Sitzung beendet ist, ziehen sie normalerweise wieder zurück. Und ja. Ziehen wieder neu los. Wir werden mal sehen, wie das klappt. Also beim ersten Mal hat es relativ hervorragend geklappt. Da kommen wir aber noch zu. Also jedenfalls die First Kommandantin. Genau, da habe ich also die Karte. Ja, die habe ich in meinen Würfelturm eingesteckt. Das heißt, Sie sehen schon mal, dass ich jetzt nicht ich bin. Und ja, Stimme ein bisschen angepasst. Ne? Und dann halt bin noch schwarze Handschuhe gehabt und bin dann halt auch tatsächlich aufgestanden und habe dann nur stehen mit ihnen gesprochen. Um auch eine bisschen andere Haltung zu haben. Und ja, eine Stimme wie eine Frau, das kriege ich nie so hin. Und, das fällt mir auch schwer. Ja, eben. Also deswegen habe ich das halt ein bisschen anders gemacht. Nur war so halt die Frage, dass halt, sie haben noch von einem Gelehrten gehört, der aber nicht mit ihnen sprechen wollte, weil das so ein bisschen, sag ich mal, launisch. Und wir wollten ja bei zwei Begegnungen bleiben. Dann haben sie also die First Commandant gebeten, ob sie da nichts machen könnte, ob sie nicht ihn fragen könnte und ob sie die Information nicht aus ihm rausholen könnte. Na gut, was habt ihr denn ihm vorzuwerfen? Was hat er denn verbrochen? Eigentlich. Naja. Er spricht nicht mit uns. Wenn ihr einen Grund habt, ihn einsperren zu lassen, hole ich jede Information aus ihm heraus. Ne, also, dass sie auch gleich wissen, mit wem sie sich da einlassen, sozusagen. Ja, genau. Und dann hat jeder auch eine persönliche Quest verpasst gekriegt. Genau, also ich habe einmal geguckt, was wird gebaut. Wir haben halt einmal zwei Elfen, beziehungsweise einen Elfen, einen Halbelfen. Die haben wir also zusammengepackt sozusagen. Und zwar ist der Onkel verschwunden. Das einen Elfen, der schon ziemlich alt ist. Also nicht der Onkel ist auch ziemlich alt, aber auch der Neffe ist auch schon, hat schon ein gewisses Alter erreicht und der Onkel ist quasi ein Gildenvorsteher bei den Elfen, beziehungsweise ein Paktmagier. Und der hat dann seine große Hoffnung ist, oder ein sehr verheißungsvoller Kandidat, einen Halbelfen als Lehrling. Naja, und dann hat er einen Hilferuf oder seine Expedition einen Hilferuf aus der Marktspitze absetzen können per Botschaft an seinen Lehrling. Und der zieht jetzt quasi. Ja. Mit ziehen es beide los. Mir fällt gerade noch ein, mein Charakter hat tatsächlich noch eine Quest. Ja. Nämlich den mechanischen Gott zu zerstören. Ah, okay, interessant. Oder auszuschalten zumindest. Ja. Ja, jedenfalls, genau, das war dann halt die erste Quest. Im Original gibt es halt auch eine Quest um verschwundene Magier, die halt ein bisschen umgebaut. Fertig war die erste, die erstmal Charaktere bedient. Dann hatte ich die Anfrage, kann ich was aus Völker spielen, zum Völkerhandbuch? Und ich dachte mir so, aus Marktspitz, also wenn man da sowas schon mal spielt, warum denn nicht da? Mhm. Weil, ja, da hat sich dann eine Oriaden ausgesucht, also quasi Menschen, die mit der Erdelementarebene mehr oder weniger in Verbindung stehen. Also ich würde mir so vorstellen, wie klein geratene Obsidianer von Öster. Okay. haben so Zwergengröße. Und da wollte er Mönch spielen. Das hatte insofern gut gepasst, dass es auch eine Mönchabtei in der Marktspitze gibt. Und genau, du hast die Wasserebene schon kennengelernt, auch eine Steinebene, liegt nicht allzu fern. Und genau, was ja auch mehr oder weniger bekannt ist, dass das Marktspitze von der Atlanti gebaut wurde. Und da habe ich mir gedacht, ja, also im Völkernbuch steht nicht viel zu Oriaden drin, bisschen recherchiert, aber eigentlich könnte man den Hintergrund ein bisschen anpassen. Nämlich dachte ich mir, dass es die ja irgendwie in die Welt gekommen sein müssen. Das Simpelste wäre natürlich, wenn man sie von der Erdelementarebene geholt hätte, aber noch viel schöner wäre es natürlich, wenn die Atlanti, beziehungsweise wer auch immer da in der Turmspitze eigentlich war, finstere Experimente durchgeführt hat und die Oriaden erschaffen hat, dass sie quasi ein Produkt eines magischen Experimentes, oh ja, quasi der Eulenwehr 2.0 sind. Ja, und das wird er im Laufe der Quest, im Laufe der Erforschung der Marktspitze herausfinden können. Genau, das war dann der dritte Charakter. Beim vierten, genau, der wollte unbedingt aus Scheliak sein, also da, wo auch die Höllenritter herkommen. Und ja, noch ein bisschen hin und her haben wir uns dazu entschlossen, dass er sozusagen von der Fürstkommandantin als Spion in die Gruppe geschickt wird oder wurde und quasi diese für sie ausspioniert. Und ja, darum bin ich auch sehr auf den nächsten Spieltag gespannt, wenn sie ein zweites Treffen mit der Fürstkommandantin haben, was sie ihr denn so erzählen. Mhm. Weil sie weiß wahrscheinlich genau, was passiert ist und ob man ihr ins Gesicht lügt oder nicht. Okay, ja, das wird in der Tat dann eine, ja, eine ziemlich spannende Begegnung. Ja. Genau, wir kommen ja auch noch zu den Geschehnissen. Gerade darum wird das aber sehr spannend, weil es eigentlich das Abschneiden fast etwas peinlich zu nennen ist. Aber ja, davon ab. Ja, okay, genau. Dann ging es natürlich in die Smart-Spitze. Da haben wir jetzt halt also ein fantastisches Set Battle Maps. Genau, insgesamt, welche Anzahl schon verraten dir? Ja, es waren 12. Okay, ich habe sie dir, zumindest weißt du sie nicht mehr. Eine 8. Jetzt sagen wir, 8 Battle Maps mit also 16 Ebenen. Achso, Wände, ja, okay, sowas. Ja, die kann man aber wenden, genau. Ja, jede von diesen Ebenen passt genau auf eine Battle Map. Die sind halt wirklich so designt. Genau, hier ist zum Beispiel die oberste Ebene, die noch an der Oberfläche liegt, wo halt der eigentliche Glasturm ist und in der Mitte halt die Smaragdspitze. Mhm. Und das Ganze hatte ich dann noch mit grünem Papier abgedeckt und dann so das grüne Papier langsam weggerutscht. Ja. Nächstes Mal werde ich vielleicht mit Tesa die auch zuschneiden, aber da hatte ich einfach nicht mehr die Zeit zu. Hat aber auch so gut geklappt. Außerdem hat jede Ebene so ihre Kleinigkeiten, die sehr schön in der Textbox beschrieben sind. Und ich habe einfach auf orangenen Zettel die Eigenschaften aufgeschrieben. Also hier haben wir zum Beispiel lichtschluckend. Sichtweite nur 1,50, außer bei Dunkelsicht. Mhm. Klammer auf, Dämmersicht ist keine Dunkelsicht. Das ist richtig. Ja, wichtig. Fernangriffe erhalten Tarnung 50%. Nahkampfangriffe erhalten teilweise Tarnung 20% Fehlschlagchance. Okay. Beziehungsweise nicht Nahkampfangriffe, sondern Nahkampfangriffe auf Entfernung. Erhalten teilweise Tarnung. Genau, das gilt natürlich nur, wenn man nicht Dunkelsicht hat. Ja. So, Wahrnehmung minus 4 auf Sicht. Naja, gut, soweit alles klar. Dann haben wir außerdem, dass überall Glasbrocken und Splitter rumliegen. Deswegen zählt das Ganze als schwieriges Gelände. Das hat dann zur Folge, dass zum Beispiel keine 1,50 Schritte als freie Aktion möglich sind. Mhm. Ja, genau. Das gilt aber nicht für Ortskundige, nämlich die Goblins hat normale Bewegungsrate. Ja, gut, am Ende noch die Deckenhöhe, die hat jetzt nicht so die Rolle gespielt. Wobei, irgendwie wollte der Paktmagier mit Personen vergrößern, seinen Eidol größer machen, wo wir feststellen, der vierbeinig, humanoid. Also nicht umsonst Personen vergrößern, ne? Ja, da steckt schon im Namen drin, finde ich, dass das wahrscheinlich eher tendenziell nicht klappt. Naja, genau. Und da muss ich auch noch eine super Geschichte erzählen, dann im Anschluss. Ja, ja, jedenfalls hatten sie dann als erste Aktion, hatten sich über den eigentlichen Eingang, der längst zertrümmert ist, wo man 9 Meter erstmal hochklettern muss, hatte sich der Schurke, Ninja, Schrägstrich, schon eingeschlichen und quasi 3 Goblin zumindest gehört, da. Ja, aber da nicht jeder klettern konnte, haben sich dann stattdessen, also sie wussten dann schon um die Eigenschaften, denn doch für den Pfad entschieden. Und der ist halt, ja, man sieht es, ne, von hier oben halt gut auszuspähen. Ja. Und war auch überwacht. Ja, die war zwar nicht super aufmerksam, aber dann hat der Ninja noch schlecht gewürfelt. Ja, wurde auf jeden Fall bemerkt mit feinen Behaken. Dann haben sie halt versucht, da hochzukommen. Das ist schon ein schwieriges Gelände. Ne? Es hat halt relativ lange gedauert. In der Zeit lief die Alarmkette der Goblins an. Und die Goblins haben zum Ziel eigentlich die Charaktere hier hinten in diesen Geheimgang reinzulocken, weil der so schmal ist, dass sie da quasi Mann gegen Mann kämpfen können und auch nicht zurückweichen. Und ja, die Goblins sind hier unter anderem bewaffnet mit Pferdeschlechterwaffen. Ja. Damit hauen sie normalerweise Pferde um. Die sind halt, haben halt Reichweite. Und da sie gleichzeitig Dunkelsicht haben, können sie halt immer sich ein Feld zurückziehen und aus der Reichweite angreifen. Mischert. Und halt immer Gelegenheitsangriffe provozieren. Also nicht sie, sondern der beim Gegner. Ja, ja. Dazu veranlasst, dass er Gelegenheitsangriffe provoziert. Und das ist natürlich ganz schön nervig. Und Goblins haben zwar dann nur ihre 6 Trefferpunkte, beziehungsweise gibt noch 2, die haben ein bisschen mehr. Und irgendwie haben sie zwar die Goblin-Hunde recht schnell weggehauen vom Pfad, ne, aber dann da drin, wo mit dem lichtschluckenden Effekt, das hat nur einer Dunkelsicht. Und ja, das Eidolon auch noch allerdings. Haben sich aber dann schwer getan und tatsächlich keinen einzigen Goblin platt gekriegt. Sich dann bis dahin hinten locken lassen. Da war ich schon überrascht, dass das überhaupt klappt. Aber sich dann nicht mehr in den Gang locken lassen. Und dann der Zweitplan der Goblins ist dann angelaufen durch die Barrikade hier, die sehr schwer zu überwinden ist. Ja. So nur ein schmaler Pfad, wo sich also Goblins nur durchquetschen können, also schmale Kreaturen. Die hatten dann ja selber keine kleinen Kreaturen dabei. Also Goblins dann von da durchgequetscht haben und sie quasi umzingelt haben. Da sind sie dann halt nach da abgehauen und runter geklettert, wobei da in dem Moment auch der erste NSC, der erste SC am Boden lag. Ja, und dann halt quasi mit Seil runtergelassen wurde, während das Eidolon Rückendeckung geleistet hat. Ja, das war also noch, war auf jeden Fall ein ziemlich spannender Kampf und sehr schön zu sehen, dass halt die Goblin-Taktik tatsächlich halbwegs aufging. Weil sonst sind das immer so einfache Gegner und zack, weggehauen. Naja. Sie hätten auch Glück haben können, wenn sie den ersten weggehauen hätten, hätte das auch ganz anders laufen können, aber so. Ja. Also sie hätten auch da, meine ich, hätten sich der Konfrontation in den Gang gestellt, hätten sie die wahrscheinlich locker gewonnen. Aber da war dann die Angst vor einer Falle, beziehungsweise da wäre auch noch eine Falle gekommen, die wahrscheinlich die Gruppe getrennt hätte. Also da war, steckt ja noch einiges drin an Potenzial. Da bin ich gespannt, wie das nächste Mal weitergeht. Sehr schön. Weil was sie diesmal unterlassen haben, was sie sonst eigentlich immer machen, dass sie komplett die Festung ausgespäht haben und mal komplett drumherum gegangen sind vorher, da hätten sie durchaus noch den Hintereingang entdecken können, den die Goblins auch nicht kennen. Mhm. Dann kann das sich auch nochmal anders entwickeln. Ja, innerhalb des Goblin-Stamms gibt es auch noch einen Konflikt. Da bin ich mal gespannt, ob man da noch was rausziehen kann, sozusagen. Dass das durch durch den SC-Angriff sozusagen angeheizt wurde. Quasi auch das typische halt Chef gegen Schamane. Ja. Wobei es hier kein Goblin ist. Ja, der Vorteil hier, genau, bei den Pathfinder-Cards, genau, hier habe ich schon die Kommandantin vorgestellt. Genau, und da gibt es halt quasi für jeden Endboss in Häkchen eine Karte. Genau, dann haben wir hier noch wichtige magische Sachen, die man finden kann als Karte. Weniger als ich gedacht hätte. Also ich hatte gehofft, man kann zum Beispiel erst in einen Heilstab finden. Hätte ich auch cool gefunden, den als Karte zu haben. Also hätte ich nichts gegen gehabt. Und die ganzen Questen gibt es halt als Karte. Genau, da ich die jetzt aber persönlich angepasst habe, habe ich eigentlich vor, für jeden Charakter eine Questcard zu machen. Also für seine persönliche Queste, von denen werde ich auch noch welche verwenden hier. Genau, müsste Daniel, die genannt hast, auch dabei sein. Genau, da steht dann allerdings, ja, manchmal könnte man noch dazu schreiben, wie hoch die Questbelohnung ist, aber gut, muss man ja nicht unbedingt. Ja. Und genau, ich wollte das regelmechanisch ein bisschen anders machen. Ich habe mir einfach gedacht, für die persönlichen Questen wäre blöd, wenn ich die EPs nochmal oben drauf sattle, weil man ganz schnell den Effekt hat. Du hast ja erzählt, ihr habt den Gegenteil, aber jedenfalls gegenteiligen Effekt. Jedenfalls hat man ganz schnell den Effekt, dass die SC doch ziemlich mächtig sind und alles, was da kommt, aus dem Socken hauen bei Pathfinder. Gerade, die sind alle so ein bisschen ausgefuchst, oder jedenfalls einer ist da normalerweise sehr, sehr ausgefuchst und berät dann die anderen. Deswegen, oder fünf optimierte Charaktere rumlaufen hat, dann da darf das auf Level zwar auch schon mal Herausforderungsgrad 5 oder 6 haben und das macht noch kein großes Problem. Jedenfalls auch um diesen Effekt nicht zu haben, dann gehe ich auch auf die mittlere Aufstiegsgeschwindigkeit. Das habt ihr, glaube ich, auch gemacht. Mache aber die Questpunkte oder ich gucke nochmal nach, wie die Differenz ist zwischen mittlerer und niedriger und vergebe quasi die Differenz zwischen beiden als Questpunkte. Ja. Die man halt, wenn man sie sich erspielt, dann steigt man quasi trotzdem schnell auf. Außerdem, da es 5 Charaktere sind, da wird, glaube ich, empfohlen, oder was bei 6 erst, dass man ein bisschen mehr Monster rumlaufen lässt. Ja, also wie sie das jetzt im Vorfeld gemacht haben, kann ich jetzt leider nichts zu sagen bei meiner Gruppe. Aber also die haben halt auf mittlerer, mit mittlerem Aufstieg gespielt. Das Abenteuer selbst empfiehlt ja den schnellen Aufstieg. Ja. Das wurde bei meiner Gruppe wohl etwas wurde ignoriert. Und ob durch 2-3 Ebenen sind sie auch wirklich nur durch. Also haben sie auch gar nicht groß erkundet, okay, ja, gut. Und sind da halt nur durch. Also einmal waren sie auf der Flucht vor irgendwas. Und haben die Ebene weiter gar nicht erkundet. Also da, wo du gerade auch gesagt hast, das sind relativ wenige magische Gegenstände. Als Bilder jedenfalls. Achso, als Bilder, okay. War das nämlich auch noch ein Problem, das meine Gruppe jetzt hat? Die haben keinen einzigen magischen Gegenstand. Also eine magische Waffe beispielsweise. Ja. Das je kommt tiefer man kommt, desto dringender ja, allem nötig. Ja, korrekt. Wenn du halt im Dungeon nach unten fließt, wird es selten einfacher. Das ist das ja, stimmt. Also meine sind wieder zurückgeflohen, deswegen gibt es ja auch nächstes Mal die Begegnung dann mit weiteren Dungeons. Ja, das ist ja der Vorteil, zumindest den ja so ein Dungeon bietet. Man kann, wenn man den jetzt zumindest aufgeräumt hat, oder man kann ja auch wieder nach oben zurück. Ja. Da, ich glaube, das wird erst auf den späteren Ebenen ein bisschen problematischer. Ja, das möchte ich noch nicht verraten. Ich habe jedenfalls, bin zeichnerisch tätig geworden. Das sind Symbole. Oh. Das ist von dir da höchstpersönlich draufgemalt worden. Ja, ich habe mir nämlich am Freitag war ich bei Teddy, was im Prinzip nicht sonderlich zu empfehlen ist, aber dort gab es Kreidestifte, ich dachte, das nehme ich doch mal mit, weil ich hatte vor, oder in diesem Abenteuer tauchen Symbole auf. Ja. Und da dachte ich, die wären doch als Handout auch cool, deswegen habe ich schon mal ein bisschen gezeichnet. Und ja, die wird es dann früher oder später auch noch geben, damit ich die natürlich nicht hier drauf machen, sondern wahrscheinlich mir schwarze oder noch besser dunkelgrüne. Smaragdgrüne. Ja, smaragdgrüne Pappe kaufen, die da dann drauf zeichnen nochmal. Oh ja. Damit kann man dann auch noch was anfangen, sozusagen. Um das jetzt mal näher zu definieren. Achso, meine 5. Hintergrundgeschichte hat noch gefehlt. Das ist nämlich Ritter Roland vom Abadar-Tempel und da eben genau im Ort der Abadar-Tempel auch aktiv ist. Und du hast schon die Portale erwähnt. Genau, das ist eine Gefahr, von der die Leute vor Ort wissen, sowohl die Fürstkommandantin als auch der Abadar-Tempel. Genau, haben die sozusagen die Ritter Roland aktiviert. Also den Paladin Roland, um genau zu sein, da gibt es auch. Dass er diese Expedition anführt, den Elfen hilft und dabei gleichzeitig, das weiß aber nur er, diesen Ding nachgeht. Mhm. Sagen wir es mal so. Gut, Figuren und Token sind ja soweit bekannt. Und letztes neues Element kann ich noch ganz kurz, ich habe mal hier die Gamer-Tafel, das Gamer-Board benutzt. Da kann man auch schon natürlich so ein Hexfeld einspannen. Achso, ja. Oder ein Karo-Feld. Genau, ich habe es mal so benutzt, um einfach die als Initiative habe ich vom Fernseher gestellt. Und da steht auch drauf, Koblenz sind bei 18 dran und die Charaktere dann und dann. Irgendwann war einer auch mal hier oben, aber da sie häufiger verzögert haben, irgendwann muss halt hier rumgemalert werden. Man sieht es, das ist alles von einem einzigen Kampf. Unten hatte ich die Runden mitgeschrieben, damit ich weiß, wann, wer wo auftaucht. Mhm. Das hat auch überraschend gut geklappt. Genau. Jetzt war man auch ein bisschen in Bewegung immer von da an, da musst du ja zur Battlemap, dann mal zum Fernseher, aber ja, war sportlich, bitte. Ist es nicht in Arbeit ausgearbeitet und man ist ein bisschen gekommen. Ja. Gut. Ja, also mein Mini-Fazit sozusagen von Smaragdspitze ist, oder ich hätte erst so ein bisschen so Feedback eingeholt, ja, wie findet ihr Smart-Spitze? Und dann war so, gab es irgendwie so einen, der was dazu gesagt hat, der es blöd fand. Dass man gefragt hat, warum er es blöd findet, hat er gesagt, was blöd ist. Das ist. Das war dann. Ja, also sprich, da kann man hat nicht konkret, konnte nicht sagen, was er daran blöd findet. Und das ist durchaus einer, der sich sonst durchaus so äußern kann, dass man versteht, was er meint. Oder was ihn an irgendwas stört. Ja, deswegen so. Ja gut, manche kommen halt mit der Tatsache, dass es halt ein Mega-Dungeon ist. Ja, nee, er mag ja auch andere Mega-Dungeons. Okay. Deswegen, gut, also wie gesagt, ich kann mir schon durchaus vorstellen, manche Ebenen sind knapp beschrieben. Hier der Hintergrund ist jetzt nicht 100 Seiten dick, sondern quasi 5. Oder so. Kommt Ebenen relativ klein und so, also man kann da schon seine Problemchen mit haben, aber zum Spielen finde ich das nicht schlecht. Also es ist schon so, dass ich mir vorstellen kann, dass ich den irgendwann auch tatsächlich durchgespielt habe, was ja auch nicht gerade für viele Mega Dungeons üblich ist, weil die einfach so groß sind halt. Und ja. Die Materialunterstützung ist ganz hervorragend. Genau, man kann da unheimlich viel, oder die Vorlage ist zumindest so gut, dass man da doch viel mitmachen kann. Man hat eine relativ kurze Vorbereitung. Ja, ich kann mir auch vorstellen, das nochmal im Rahmen von Dungeon Slayers anzubieten, weil ich meine, ich habe die Battle Maps, warum sollte ich das nicht machen? Ich kann auch eine Ebene einzeln da quasi rausziehen und die mal so spielen. Das stimmt. Auch mal, wenn ich mal Perspektive vorstellen will. Hm. Ja, also von daher, ich bin bisher relativ zufrieden, muss ich sagen. Genau, und die NSCs im Ort bieten zumindest genug Potenzial, um dann noch ein bisschen auch nebenbei Aktionen zu haben. Ja. Ja, das kann ich leider alles gar nicht beurteilen, weil. Ja, selbstverständlich, du hast ja erst einmal gespielt, genau. Du bist ja, darfst dir nur deinen Ersteindruck quasi schildern und zu viel spoilern darf ich auch nicht. Aber gut, ja, ist jedenfalls genau. Achso, ja, stimmt. Eine Sache wollte ich noch sagen, genau, ich hatte den Pferdeschlechter, habe ich extra aus dem, den hatte ich als Promokarte bei meinem Pathfinder-Comic dabei, fürs Pathfinder-Abenteuer-Kartenspiel. Den habe ich dann extra wieder rausgesucht, damit sie auch sehen, mit was sie da traktiert werden. Ja. Ja, und ich habe jetzt jedenfalls auch vor, für jede Ebene so einen Zettel zu machen, wahrscheinlich dann noch mit Bild, noch ein bisschen mehr ausgearbeitet, dass man halt immer die Regeln direkt vor Augen hat. Ja, das war auch keine gute, keine schlechte Idee. Ja. Genau, so. Lässt sich schön auch visuell mitarbeiten. Ja. Genau. Gut. Ja, dann noch ganz kurz zur Pathfinder Society. Genau, Pathfinder Society. Das heißt, das ist ja quasi so eine Art Nachfolger von der RPGA, der Role Play Game Association, mit der Wizards, beziehungsweise damals noch TSR, quasi organisiertes Spiel betrieben hat. In den USA, teilweise auch nach Europa. Genau, Pathfinder Society macht das halt für Pathfinder, wie man sich am Namen schon fast denken kann. Genau, wie funktioniert das? Also, ich baue mir einen Charakter, hole mir eine, beantrage eine Nummer oder bekomme bei meinem ersten Spiel eine Nummer. Und ja, dann spiele ich erstmal ein ganz normales Abenteuer. Man muss bestimmte Regeln beachten. Das die Sonderregel-Dinger oder der Band dazu ist immer noch 43 Seiten dick oder so. Da stehen dann unter anderem drin, was man halt nicht benutzen darf. Das sind im Prinzip zum Beispiel Wesenszüge, wo man Zusatzgold kriegt oder wo man Dinge bauen kann. Das heißt, sie haben auch so Bonustalente, Schriftrollen fertigen, alle komplett ausgetauscht. Und zwar aus dem Grund, weil man das nicht nachvollziehen kann, wenn man von einem zum anderen Spielleiter wechselt. Dieser Charakter soll also quasi von Stufe 1 bis Stufe, ich weiß gar nicht, wie weit man den spielen kann, soll er komplett nachvollziehbar sein und man kriegt jedes Abenteuer ein Szenario Chronicle Sheet, wo dann halt quasi drin steht, wie viele Abenteuer man bekommen hat, wie viele Abenteuerpunkte man bekommen hat, wie viel Gold man bekommen hat, wie viel Prestige man bekommen hat, erläutere ich gleich nochmal. Genau, wie viel man ausgegeben hat und so weiter und womit was man dann ins nächste Abenteuer reingeht. Es gibt noch Besonderheiten in dem Sinne, dass man nur eine neutrale und gute Gesinnung spielen kann und man kann zum Beispiel keine Mitspieler töten. Mhm. Also die Charaktere der Mitspieler. Aber vielleicht nochmal die das von früher ja nicht kennen, vielleicht nochmal zusammengefasst, das ist ja quasi eine globale Spielrunde. Also die sich auch auswirkt auf die Spielwelt. Ja, doch. Also, genau. Das früher bei Wizards gab es dann halt, oder zu Wizards-Zeiten, der Living Greyhawk. Das heißt, das hat sich dann, da sie ja Greyhawk quasi auch als aktive Spielwelt rausgenommen haben, also keine Produkte dazu mehr groß gemacht haben, das haben sie ja komplett in Spielerhände gegeben. Und da konntest du durch die Handlung in dem Abenteuer auch bestimmen, was da passiert, beziehungsweise so quasi aus, weiß ich nicht, aus wie vielen Abenteuern sie denn ein Fazit gezogen haben, haben sie sich dafür entschieden als dafür, um da irgendwas vorzuentwickeln. Genau. Bei Pathfinder gibt es das auch, genau. Dazu dient unter anderem das Prestige. Man bekommt quasi oder kann pro Abenteuer 2 Prestige-Punkte bekommen. Ich meine, dass es so, einen bekommt man eigentlich immer. Außer man benimmt sich einfach nicht schlecht. Und einen zweiten kann man noch bekommen, indem man seine für seine Organisation oder für seine Fraktion einen Vorteil herausschlägt. Das heißt, man ist ja, alle sind erstmal in der Kundschaftergilde oder wollen aufgenommen werden. Der Spielort ist Absalom, die größte Stadt Pathfinder, Golarions, die auf einer Insel liegt. Ich weiß nicht, ob das grundsätzlich so ist, aber jedenfalls hier spielen da. Die Kundschafterloge hat ja auch ihren Hauptsitz, ist dort auch gegründet worden und die hat halt so einzelne Fraktionen. Ich habe mich zum Beispiel, hatte ich jetzt diesen oder letzten Podcast erzählt, jedenfalls habe ich ja einen Wüstenzwerg mir jetzt letztlich gemacht. Genau, das lag daran, eigentlich wollte ich aus den Irrsinnsbergen kommen, in Varisia. Das hat den Hintergrund, Varisia kenne ich ganz gut von den diversen Abenteuerfahrten. Da hatte ich halt so 2, 3 oder 5 Sachen zu erzählen können, wo man sich halt so ein bisschen in-game unterhält. Und der In-game-Vorteil hat aber Zusatzgold gebracht. Also musste ich den Wesenszug nochmal austauschen. Und dann hatte ich mir halt Völker des Sandes angeguckt und fand dieses Bild vom Wüstenzwerg so cool. Und dachte ich, oh. Ja, und dann gibt es außerdem, hatte ich noch keine Fraktion gefunden, die passt zu diesem barisischen Zwerg. Ja, und dann habe ich mich schließlich dann doch für die Scarab Sages entschieden. Also die Scarabeos-Sucher. Und ja, da passt dann das Usirontier-Thema viel besser. Ja. Weil ich der andere Wesenszug war auch was mit Geschichte. Habe ich halt von Tassilon auf, was in Varisia verstärkt ist, auf Alt-Usirisch umgewechselt. Ja, genau. Und jetzt habe ich da auch wieder ein was passendes Konzept für meinen Fernkampf-Waldläufer-Armbrustzwerg. Und ich muss sagen, Armbrust habe ich auch nur aus Zeilgründen genommen. Im Bogen ist normalerweise besser, aber im Zwerg passt einfach die Armbrust besser. Yeah. Das stimmt. Genau, und dank Expertenregeln darf man ja auch, gibt es auch noch halt den Armbruster als speziellen Untertyp. Ja, genau. Das gleich noch dazu. Man kann halt alle Regeln benutzen, sofern man sie besitzt. Das ist die offizielle Version. Wenn man das PDF besitzt, kann man sich auch den Teil halt entsprechend ausdrucken. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, das zu machen und beziehungsweise ich habe mir einfach mal hier zusammengestellt, Volksmerkmale der Zwerge, meine Talente, die ich habe und so weiter. Ja. Und dann habe ich immer alles beisammen und der Spielleiter kann am Tisch das sofort sehen, hier, was geht denn hier eigentlich ab. Genau, da halt gedacht ist, alle sollen am Spiel Spaß haben und das ja blöd ist, wenn man weggemeuchelt wird von seinen Mitspielern. Und das also soll gar nicht Thema sein, sozusagen von Pathfinder Society Abenteuern. Und ich meine, man ist in einer Gilde gemeinsam unterwegs und man kennt die Spieler ja am Abend auch vorher nicht unbedingt. Ja. Ist halt blöd, wenn die sagen, oh, du fällst mir nicht, zack, tot. Das klingt ja auch meistens ganz gut mit so einem Überraschungsangriff. Deswegen lassen wir das mal außen vor. Also keine persönlichen Streitigkeiten sollen ins Spiel getragen werden. Also ich finde das völlig in Ordnung. Mhm. Außerdem gibt es noch die Besonderheit, magische Gegenstände werden nicht behalten, sondern man geht sozusagen davon aus, dass sie komplett der Gilde dann gespendet werden. Ja, verkauft. Ja, es ist ein bisschen komplizierter. Naja, man kriegt dann halt immer das Gold dafür und genau, und dann kann man sich wiederum von dem Gold kann man sich halt immer in den Abenteuern wiederum erarbeiten, was man, worauf man Zugriff hat, was man also in den Abenteuer gefunden hat, kann man wiederum erwerben. Genau, das kann aber quasi jeder. Also theoretisch ist das nicht sonderlich immersiv, weil wenn jetzt nächstes Mal alle mit einem Alexandriten-Gem rumlaufen, Dann hat du das nicht gefunden? Ja, ich auch. Naja, aber es ist halt eine faire Sache, ne? Und da man sich ja, wenn man halt wirklich häufig wechselt, auch nicht wieder sieht, ist das auch kein so Riesenproblem, finde ich. Also es ist halt eher eine gamistische Lösung als eine, ist das hier sonderlich immersiv wäre, aber ich bin völlig zufrieden damit. Ich habe eben nicht Zugriff auf allen magischen Sachen, die es gibt. Also sowas mag ich ja eh nicht, aber ich habe hier so eine bunte Auswahl, die ich jedes Abenteuer mir immer arbeite und kann mir irgendwann mal, wenn ich meinen 1000 Goldmünzen zusammen habe oder auch theoretisch vorher, kann ich mir auch schon eine Potion kaufen. Genau, wichtig ist noch, dass man seine Ausrüstung immer so notiert, dass klar ist, was hat man und was hat man nicht. Genau, hier siehst du halt zum Beispiel alles, was gekauft wurde. Ja. Und dann hier der Zauberstab, leichte Wunden heilen, den musste ich dann auch mal kaufen, weil ich der Einzige war, der genug Geld hatte. Oder der es auf der Liste hatte, besser gesagt. Jetzt sehe ich gerade, jetzt gibt es hier die Bögen gemischt, Deutsch-Englisch. Ja, meine Bögen sind komplett deutsch und das sind die, die vom Spieler da, nach dem Abenteuer ausgegeben werden. Ach so, okay. Genau, es gibt nur die Grundbögen auf Deutsch. Ja. Die Szenarien sind leider nicht auf Deutsch. Ja, das ist ein bisschen schade. Aber gut, kann man mit leben. Ja, genau. Ne? Hier habe ich zum Beispiel den Pathfinder Society Szenario Standardbogen. Da muss der SL dann halt vorher alles eintragen. Und auch von den Society-Abenteuern hast du halt gleich so, zack, ist alles schon fertig voraufgedruckt. Braucht der SL nur noch seine Daten eintragen. Ja. Das ist natürlich viel weniger Arbeit vor. Genau, manche Sachen haben halt ein Limit von 1, wie zum Beispiel dieser Cure of Light Wounds mit 8 Ladungen. Kann ich halt nur ein einziges Mal kaufen. Habe ich jetzt gemacht, kann also nicht wieder kaufen. Mhm. Genau, aber war letztes Mal ein Heiler dabei, das hat das Ganze doch erheblich vereinfacht. Verständlich. Zumindest hat es das für mich vergünstigt. Achso, noch eine kleine Besonderheit, man kann immer zwischen einem Abenteuer und dem nächsten kann man immer einen Handwerkswurf machen oder auch einen Auftretenwurf, um sich ein bisschen Geld zu verdienen. Das wird dann hier wird hier auch Einkommenswurf, genau, da haben wir ihn. Was ist denn der hier nicht drauf? Na egal. Da kommt jedenfalls der Einkommenswurf hin, wird dann halt, zeichnet der SL ab, ne? Also alles hochoffiziell. Sprich, das lohnt sich natürlich auch, da zumindest ein Talent, eine Fertigkeit auf Handwerk zu machen. Ja, stimmt. Ich habe sie jetzt bisher noch nicht, weil man hat davon immer so wenig, beziehungsweise ich hatte halt Bock, wenn mein Hintergrund schon, ich habe ein Volksmerkmal ausgetauscht auf Zwergenhistoriker, genau, dennoch Wesenszug halt Altertumskundler, Skarabäusgelehrter und... Genau, den Totenwächter, das kommt dann aus den Völker des Sandes, weil das nur die Pamet nehmen dürfen, die Wüstenzwerge. Jedenfalls habe ich möglichst viele Wissensfertigkeiten genommen und nichts für sowas übrig gehabt. Aber ich werde es jetzt für die nächste Stufe, ich habe nämlich an drei Abenteuern teilgenommen. Man steigt immer nach drei Abenteuern immer eine Stufe auf. Ah, okay. Außer man wählt freiwillig den langsamen Aufstieg, dann würde man 6 Abenteuern aufsteigen. Okay. Ah, dann würde jetzt schon mein Bade wieder Sinn machen. Toll. Ja, zum Beispiel. Ja. Genau. Ich werde dann auch noch ein Handwerk nehmen. Vielleicht geht es sogar in Richtung Auftreten, dass halt irgendwelche Geschichten aus der Wüste von der Wacht in dunklen Nekropolen erzählen, da Kinder verhuselt. Naja, also jedenfalls, dann kann ich halt auch Einkommenswürfe machen und dann mir einen kleinen Goldvorteil erarbeiten, mir irgendwann mal einen Trank oder so mehr kaufen. Genau, ja. Ne? Auch Tränke, die du findest, behältst du halt nicht nach dem Abenteuer, sondern gibst du ab, musst du kaufen. Wenn du ihn gekauft hast, wird er eingetragen. Dann kannst du ihn dann verbrauchen. Wenn du ihn verbraucht hast, ist er weg. Ja, wenn du ihn während des Abenteuers findest, kannst du ihn auch natürlich in dem Abenteuer selber verbrauchen. Ich glaube, er kommt aber zum Schluss trotzdem in die Auflistung rein. Also es ist immer ein Trank und so. Also die Auflistung, aber dann, dass du ihn schon verbraucht hast. Das kommt dann nicht mit rein. Ach so. Das war halt ein kleiner Bonus. Okay. Genau, das dann halt wieder nicht immersiv, sondern halt ja. So. Gut. Ja, kleiner Gimmick noch aus dem Abenteuer, was ich ganz cool fand aus dem. Und zwar haben wir einen Gnomen-Magier gesucht im Zuge unserer Ermittlungen. Genau, wir sind halt auf so einen, sollten eigentlich nur jemanden eine Flasche Wein holen aus der Kundschafterkneipe so, der gerade irgendwas als Bettler getan beobachten, so, okay, machen wir. Und wenn man die Flasche Wein rausziehen, dann geht das ganze Weinregal, schwenkt zur Seite und ein Geheimgang wird sichtbar. Und naja, der Klassiker, und höchstwahrscheinlich wusste der ja auch davon, sind wir uns ziemlich sicher. Na, jedenfalls haben wir dann auf rätselhafte Dokumente gestoßen und dann halt auf den Namen eines gnomischen Magiers, also ermittelt, wo der lebt und so weiter. Und das Haus ausgekundschaftet und so vorne geklopft. Tut sich nichts. So, gut. Ein paar Zeitungen lagen davor. Geh ich mal rum. Gucke rein. Sehe da irgendwie den Gnom, ich glaube, auf seinem Sessel sitzen, Zeitung lesend. Und dann geht er so aus dem Raum raus. Okay, gucke ich noch weiter. Mhm. Ja, kommt dann so rein, macht da auch irgendwas, geht raus. So. Ich so, ich habe schon eine ziemlich coole Idee, was da. Na, guck ins nächste Fenster. Da ist er, glaube ich, auch reingekommen, hat sich, oder es sind auch zwei Leibwächter und hat sich ins Bett gelegt oder so. So ja, hundertprozentig sind das alles Illusionen, die ich da sehe. Und zweiter Gedanke, der ist bestimmt schon lange, lange, lange tot und niemand hat das bemerkt. Und genau so war das dann auch. Das fand ich echt eine sehr coole Idee, die ich auch nochmal anderweitig irgendwo einbauen muss. Ja, ein Gnom halt, ne? Ja, ein Gnom, wie so Illusions. Ne? Gab es noch so einen Putzgeist, der hat dann mal sauber gemacht, irgendwann die Zeitung reingeholt und deswegen wurde der Gnom wahrscheinlich schon selber längst weggeputzt. Sehr gut. Fand ich auf jeden Fall sehr cool von der Idee her. Ja, genau. Und zum Convent of Leonis, da werden wir uns auch, werde ich wahrscheinlich auf jeden Fall einmal hin, um da einmal mitzuspielen. Vielleicht sogar zweimal, je nachdem, wie oft es angeboten wird. Ja. Wie, ob ich da die Zeit finde. Das macht mir durchaus Spaß. Da hat man halt 4 bis 6 Stunden organisiertes Spiel. Ja. Immer einen festen Rahmen. Man weiß nur, eine kleine Herausforderung. Ist von allen ein bisschen dabei. Und wie wirkt sich das dann letztlich auf den Rest aus? Also es wird ja irgendwie abgeglichen mit der Runde, oder? Es wird ja überall gespielt. Also ach so, weltweit. Ja. Jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, ich dachte, du meinst den Rest der Spieler. Du meinst, nein, genau. Also, wie sieht das schon auf die Spielwelt aus? Genau, die machen das so in, weiß nicht genau, wie es nennen, Chroniken, Kampagnen oder so. Jedenfalls ist da gerade irgendwie die 6. angelaufen oder die 7. Und es gibt ja verschiedene Fraktionen. Genau, ich habe ja schon erzählt, ich bin Skarabäus-Gelehrter und so ist jeder am Tisch, hat eine bestimmte Fraktion. Und es gibt wohl typischerweise im Abenteuer immer eine Situation, wo man seine Fraktion ein bisschen voranbringen kann. Und wenn man die nutzt, kriegt man halt das Zusatzprestige und dann wird das sozusagen, hat jede Fraktion bestimmte Ziele innerhalb einer solchen Kampagne. Mhm. Ja, und dann kann man halt gucken, ob sie die am Ende erreichen oder nicht, also wahrscheinlich eine Auswertung irgendwie, je nachdem, was die Spieler da zurückmelden. Und dann wird das halt sozusagen irgendwann Kampagnenende geschrieben und die neue beginnt. Und da kann dann auch sein, dass sie die Fraktionen verändern oder sogar halt Fraktionen ausscheiden. Okay. Genau, oder Fraktionen halt in Häkchen auch nicht ausscheiden, sondern siegreich waren, ihr Ziel erreicht haben und sich deswegen auflösen oder so. Und dann kann man sich wieder an einer neuen Fraktion theoretisch anschließen. Hm. So weit erstmal, so, wie ich das so weiß. Ah. Genau, den Gedanken fand ich jetzt nicht ganz so spannend, aber so das ordentliche Spiel, es geht wohl so bis Level 12, 13 irgendwo. Ja, ich muss mal sehen, wenn ich jetzt da mitspiele und so knallhart hochschieße in der Stufe, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich da darf nur einen. Also wir haben das dann mal selber übersetzt beim, einfach noch, als ich noch bei Pathfinder war. Für Falkengrund gab es auch ein schönes Society-Szenario als Zusatzmaterial. Und da war das so gegliedert, dass du das für Stufe 1, 2, 3, 4 und 5, 6 spielen konntest. Jeweils mit ein bisschen aufgepimpt dann. Und so wird das wohl bei vielen sein, aber sprich, ich kann ja nicht Stufe 5 sein, der Rest Stufe 1, also bin ich mal gespannt. Oder ich hoffe, dass es dann halt auch andere Leute gibt, die höherstufige haben, sodass ich dann selber irgendwann weiter hochladen kann. Gut, ja, dann sind wir durch Pathfinder gut durchgekommen. Wir sind jetzt wieder alle. Nee, eine Sache müssen wir noch ansprechen. Ne? Du wurdest angesprochen, ob du mich demnächst leitest. Ah, okay. Ja. Ja, ich wage mich jetzt tatsächlich mal wieder nach Jahren der Abstinenz daran, ein Abenteuer zu leiten. Und zwar wird es nachts Marktschütze gespielt. Ja, die Winterkönigin, was so, ich dann leiten möchte. Ich war so motiviert, dass ich sogar schon Food Handouts für dich verlinkt habe. Ich habe schon gesehen. Ja, da bin ich mal gespannt, weil das Szenario ist ganz schön crazy. Ja, ich weiß zwar nicht zu viel drüber, aber ich weiß zumindest, dass es sehr crazy wird. Ja, der Olaf Buddenberg, der Agamir, hat das ja im Prinzip schon zu Recht kritisiert. Ich habe nämlich auch den Fehler gemacht, Was weiß ich? Du bist der Spielleiter. Ich bin der Spielleiter. Ja, aber nichtsdestotrotz, also hinten auf dem Einband, es steht schon viel zu viel drin, ja, was da passiert. Das ist immer ärgerlicher. Ich bin froh, dass ich den Quatsch immer nicht lese. Ja, meine anderen Spieler haben das leider nicht gemacht. Die haben den Einband gelesen, wissen also schon, wo wir wollen es trotzdem noch spielen. Das ist aber das. Dann müssen die aber einen sehr exzellenten Geschmack haben oder das Gegenteil ist. Naja, also es passiert ja noch allerhand mehr. Ja, davon abgesehen. Aber das weiß man ja nicht. Also, dass alle mehr passiert, weiß man schon, aber nach den Fakten, die da so hinten drauf liegen, wie wir so sagen, ja, vielleicht setze ich den Abenteuerfahrt jetzt mal aus. Ja, von er könnte sehr lustig werden. Oder ist bestimmt auch sehr lustig, aber das ist so auf der, den, wenn ich jetzt so ein Listing erstellen sollte, den ich doch relativ weit hinten ansetzen würde, da wüsste ich nicht, welcher noch dahinter käme von denen, die auf Deutsch erschienen sind. Ja, vielleicht mit der Erfahrung von jetzt würde ich Schlangenschädel dahinter setzen. Ja. Also nicht, weil Schlangenschädel schlecht ist oder weil es schlecht geleitet ist, ganz im Gegenteil. Aber bei Schlangenschädel hat der Spieler halt große. Oder der erste Band ist super toll, den kann ich sehr empfehlen, aber der ist quasi fast komplett unabhängig vom Rest der Kampagne. Man stößt da nur auf die benötigten Informationen, um eine Dschungelexpedition überhaupt machen zu müssen. Ein Grund zu haben, weil diese Geschichte um eine einsame Insel, auf der man halt quasi anlandet, das kann man halt jederzeit irgendwo auch in einen anderen Kontext einbauen. Ja. Der ist toll. Aber der zweite Teil mit der Dschungelexpedition, den hat er ja dann auch. Es sind halt eine Aneinanderreihung von mehr oder minder Zufallsbegegnungen. Ich mag zwar Zufallsbegegnungen, aber nicht als stumpfe Aneinanderreihung. Und er hat ja dann auch viel ausgetauscht und sich bemüht, da mehr roten Faden reinzukriegen. Dann hatten wir allerdings auch ein Abenteuer, wo wir Golarion verlassen haben, durch ein Ebenentor. Und jetzt haben wir noch ein Abenteuer, wo wir quasi auf so eine Art Ravenloft-Welt gewechselt haben. Was mir doch zeigt, dass schon dem Spieler das Original nicht so gefällt und so aus allen Gesprächen mit auch anderen habe ich heraushören können, dass diese Expedition auch nicht so mein Ding ist. Das wird erst so wieder richtig spannend, wenn man da am Expeditionsziel angekommen ist. Das dahin ist so ein bisschen so, ja, notdürftig dahingeschustert, so, ja, wenn sie da ankommen, brauchen sie Level 10, nehmen wir mal das, das und das und dann können sie auch dagegen kämpfen und sind so, haben sie die Hälfte der EP geschafft, dann können wir noch. So klingt das so ein bisschen. Ja. Deswegen, mit dieser Erfahrung würde ich den vielleicht hinten anstellen, sonst wüsste ich, obwohl über Piraten habe ich auch schon Schlechtes gehört. Ja, ich auch. In der Tat. Also, beziehungsweise eigentlich sehr cool, aber das aber ist aber, dass du halt so am Anfang so eine Repressionsphase hast, wo man so, das geht schon Richtung Spielerkleinheiten, oder wo man die Spieler so reizen soll, dass sie irgendwann den ersten Mart weghauen, um dann selber das Ruder zu übernehmen. Und das ist so, das wird so erzwungen. Und auch Spieler absichtlich auf den Sack gehen, finde ich auch unangenehm. Ja. Gibt Leute, die können das hervorragend. Auch völlig unabsichtlich, aber ich mag sowas gar nicht. Ja, was ich von der Winterkönigin halten soll, das weiß ich auch noch nicht so recht, weil, sage mal vorsichtig, wenn man Figuren aus grob gesagt russischen Mythen und Legenden einwebt. Ja. Und ihre Häuser. Und ihre Häuser. Dann ist das schon mal für mich ein bisschen. Ja, ich überlege gerade, hast du Langmar gelesen? Da hast du auch eine ganz ähnliche Type an Person, die da auftaucht. Ja, aber ist die namentlich dann identisch mit. Ja, das habe ich gerade überlegt, das bin ich mir nicht ganz sicher, aber es von auf jeden Fall ist zu 100% klar, wer der Vorbild war. Okay. Das ist ja auch alles, mag ja dann ja auch sein. Aber wenn es tatsächlich ja Personen oder mystische Wesenheiten sind, die namentlich dann auch noch so da auftauchen. Oh. Ja, man besucht ja auch ihre Heimat, möchte ich sagen. Ja, ja gut, man weiß es halt nicht. Also kann ja auch, also man muss jetzt drauf gespannt sein, wie die das da jetzt aufziehen. Im ersten Schritt wirkt es erstmal ein bisschen abstoßend auf mich, weil ich sowas eigentlich gar nicht haben kann, wenn das so, wenn dann verwurstelt wird. Ja, ja, mir ist das auch zu, da weißt du schon, ich bin zwar kein Immersionsspezialist oder ich brauche auch nicht zu viel an Immersion, aber das wirkt auf mich auch eher immersionsbrechend, sage ich mal vorsichtig. Und ich mag schon so, wenn die Atmosphäre an sich sehr dicht und ernst ist und das habe ich so mal einen Zweifel dran. Ja, also aber wenn ich ein Zwerg spiele, dann reicht es mich auch als Immersion, wenn man mir ein Bier hinstellt. Dann ist alles schon erfüllt. Aber da muss ich mich auch echt überraschen lassen. Ja. Naja, lies mal den ersten Band, dann weißt du mehr. So ist es. Gut, dann können wir jetzt die 43. Ausgabe des Greifen Glow Podcasts beschließen. Also schon bei 44. Nein, das ist die 43. Also. Verliert leicht den Überblick. Ja, Mensch, dann, das Überleben steht auch bald vor der Tür. Würde ich sagen, bis demnächst. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.